Dann legen wir mal los. Wie schon eingeführt wurde, geht es bei unserem ersten Beitrag vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, was problematisch daran ist, wenn Traumakonzepte losgelöst gedacht werden von den jeweiligen Machtverhältnissen, in denen sie eben entwickelt werden. Und da fange ich an mit einem wirklich kurzen historischen Abriss darüber, wie sich die Psychotraumatologie entwickelt hat. Also eigentlich geht es so um so ein paar Schlaglichter, woran ich einige Tendenzen probiere deutlich zu machen. Und danach wird Catalina das am Beispiel der deutschen Kriegstraumata sozusagen nochmal verdeutlichen, was da so Schwierigkeiten sein kann. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, bitte gebt mir einfach ein Zeichen. Und hört ihr mich da hinten auch? Gut, das ist schön. Also wenn ich zu leise bin oder so, könnt ihr ja vielleicht irgendwie sowas machen, weil es kommt mir so ein bisschen groß vor, der Raum. Und genau. Aber schön, dass ihr alle da seid, so viele Menschen, das ist schön. Ja, es läuft. Wir werden auch aufgenommen. Genau, vielleicht können wir bei der Diskussion dann nochmal gucken, wenn Leute das nicht wollen, dass sie sich dann irgendwie verständlich dazu äußern, sozusagen. Genau. Also Trauma als Wort sozusagen kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eigentlich einen durch äußere Gewalteinwirkungen verursachten Schock beziehungsweise eine Verletzung oder Wunde. Und ist in der Medizin schon lange für körperliche Schäden und Beeinträchtigungen als Begriff etabliert, die eben durch äußere Einwirkungen verursacht werden. In der Psychologie ist die Beschäftigung mit Trauma reich an Widersprüchen, an Vor- und Rückbewegungen, an Schweigen und an Tabuisierung. Also es gab immer wieder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die auch gesagt haben, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gewalteinwirkungen und psychischen Folgen, die daraus resultieren. Und das wurde aber immer wieder durch verschiedene Kräfte wieder delegitimisiert. Da wurde wieder gesagt, nein, das stimmt so nicht. Es wurde immer wieder vergessen und Leute haben dann an einer neuen Stelle wieder angefangen, diesen Zusammenhang zu ziehen. Aber es gibt da keine kontinuierliche Tradition, sondern es ist eher ein immer wieder wie ein Oszillieren sozusagen, wenn man sich das über die Geschichte anguckt. Judith Herrmann, eine US-amerikanische Traumaforscherin, hat dazu 2003 gesagt, obwohl das Forschungsgebiet eine lange Tradition hat, vergaß man die Ergebnisse immer wieder und sie mussten jeweils neu erarbeitet werden. Und so meine Kernfrage ist so, warum ist das so? Und ich würde dazu gerne so drei Überlegungen mit euch teilen, warum das so sein könnte. Also einmal ist es so, dass die Wahrnehmung von Gewalteinwirkungen und deren Folgen auch immer damit verbunden ist, die Ursachen wahrzunehmen und damit auch die Schuld- und Verantwortungsfragen zu stellen innerhalb der bestehenden sozialen, familiären und auch gesellschaftlichen Strukturen. Und dieser Zusammenhang, der geknüpft wird zwischen dem objektiven Ereignis und dem subjektiven Erleben, führt eben dazu, dass gerade Traumadiagnosen oder Diagnosen im Zusammenhang mit Trauma besonders stark verzahnt sind mit den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen. Weil immer die Frage ist, wer kann definieren, was ein Trauma ist und inwieweit wird das auch anerkannt und wie wird mit den Betroffenen umgegangen. Demnach gibt es eben auch in dieser Geschichte diverse Diskussionen darum, dass Betroffene simulieren, dass sie betrügen würden, um Zahlungen zu bekommen, und wird immer wieder die Opferschaft sozusagen aberkannt und probiert, das mit verschiedenen Mechanismen und Techniken, denen die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Das hat häufig was damit zu tun, dass es eben ökonomische und soziale Folgen hat, ne? Also das passiert vor allen Dingen dann, wenn es um Entschädigungszahlungen geht. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn bestimmte Menschen, die in bestimmten Machtpositionen sind, ihnen eine Täterschaft zugesprochen wird. Das Zweite ist, dass Trauma oder die Beschäftigung mit Gewalt immer auch eine Begegnung ist mit der eigenen Verletzlichkeit und dem eigenen Schmerz und auch damit, dass Menschen dazu fähig sind, anderen Menschen solche Art von Schmerz und Verletzung auch zuzufügen. Und das ist etwas, was Michaela Huber immer so schön als Traumatabu bezeichnet. Also sozusagen etwas, wo man nicht so gerne hinguckt und wo man lieber sich mit anderen Dingen beschäftigt, die angenehmer sind und das so ein Stück weit ausblendet. Und zu dieser Ausblendung gehört dann eben auch, bestimmten Leuten ihre Erfahrungen abzusprechen, wenn sie eben nicht in das Bild passen, was man von dieser doch so friedvollen und tollen Gesellschaft hat. Genau. Das Dritte ist, dass sich an der Traumadiskussion auch der Widerspruch zwischen so anatomisch-physiologischen und subjektiv orientierten Psychiatrieansätzen gut widerspiegelt. Also psychische Störungen wurden ja im letzten Jahrhundert immer mehr als organische Erkrankungen verstanden. Also was ja auch gerade so durch so Neurobiologie oder immer mehr auch wieder so genetische Forschung, kann man das ganz gut verdeutlichen. Und dadurch wird die Subjektivität der Betroffenen systematisch ausgeblendet und sowas wie krankmachende Arbeits- und Umweltbedingungen finden immer weniger Eingang in solche Überlegungen. Und die Problemwahrnehmung hat nur wenig Raum für die Anerkennung von Ursachen, die eben außerhalb des Individuums liegen, für seelisches Leiden. Genau. In den Argumentationen gibt es so drei Stufen, würde ich sagen, die ich jetzt mal so ganz basal runtergebrochen habe. Das eine ist eben zu sagen, also das eine Extrem ist zu sagen, psychische Probleme entstehen ausschließlich durch organische, individuelle Gegebenheiten der Person. Das zweite ist, psychische Probleme oder Leiden kann durch Gewalterfahrung ausgelöst werden, aber nur bei Menschen, die schon vorher beeinträchtigt sind. Also so dieses Narrativ von gesunde Menschen können auch extreme Bedingungen aushalten und da passiert denen sozusagen nichts dabei. Und das Dritte ist, psychisches Leiden kann eben Ausdruck der gesellschaftlichen oder ist Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und kann durch gewaltvolle Ereignisse erzeugt werden und auch der gesellschaftliche Umgang mit diesen Phänomenen oder auch Symptomen mehr oder weniger hat beeinflusst eben die Menschen in Bezug darauf, wie weit sie dann auch wieder gut damit umgehen können oder auch heilen können. Genau, durch die Entstehung der Diagnose entstehen meines Erachtens nach sehr widersprüchliche Tendenzen. Einerseits hängt eine Traumadiagnose immer mit einer Sichtbarmachen und einer Anerkennung von Opferschaft zusammen, was für Betroffene auch wichtig sein kann, zu sagen, okay, es gibt dieses Gewaltereignis und es wird anerkannt, dass das solche Folgen haben kann. Auch, dass darin Forschung passiert, dass Leute eben das Gefühl haben, ich bin damit nicht alleine sozusagen. Andererseits ist es immer auch eine Individualisierung und auch eine Dekontextualisierung, indem es halt in diesen Krankheitsbereich verschoben wird. Also es sind immer noch die Betroffenen von der Gewalt, die eben krank oder anders sind. Und das ist so ein Widerspruch, der sich eben auch bei vielen Klienten sozusagen dann in der Beratung auch deutlich macht. Also das ist so, ja, alles innerhalb dieser Diagnose eben auch stattfindet. Genau. Ja, zur Verdeutlichung von dem, was ich gerade gesagt habe, würde ich gerne drei kurze Beispiele anbringen aus der Geschichte der Psychotraumatologie. Das erste ist so die Entwicklung mit Freud und Janet Ende des 19. Jahrhunderts, dann der Zweite Weltkrieg und die Folgen für die Psychotraumatologie und die Entwicklung der Diagnosekriterien der heutigen Diagnosen PTBS und aber auch dissoziative Störungen sozusagen, also immer in Anführungszeichen. Genau, und ich fange mit Janet an. Also Pierre Janet ist ein französischer Forscher gewesen, der 1889 nicht als einer der Ersten, wie gesagt, diese Geschichte ist schon sehr, sehr, sehr, sehr lang, aber als einer der Einflussreichen gesagt hat, traumatische Ereignisse können zu bestimmten Phänomenen führen. Und hat auch gesagt, dass sie meistens in der Kindheit stattfinden und hat eben sich viel mit Phänomenen der Dissoziation beschäftigt. Also ein psychischer Mechanismus, der eben infolge von Gewalterfahrung als Schutzreaktion auch auftreten kann. Und Freud hat sich auch mit ähnlichen Phänomenen beschäftigt. Und Freud und Janet lagen immer so ein ganzes Stück weit im Clinch, weil sie sich über Bewusstseinskonzepte und auch darüber, wie man jetzt diese Folgen nennt. Also Freud hat eben sich viel mit Triebmodellen beschäftigt und mit Hysterie und Janet eben mit Dissoziation und mit den, also hat dafür andere Erklärungsmodelle gehabt. Aber auch Freud hat eben postuliert, dass es traumatische Ereignisse oder gewaltvolle Ereignisse in der frühen Kindheit sind, die zu solchen Phänomenen führen können. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat 1896 in seiner Schrift Ethologie der Hysterie formuliert: Ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie befinden sich ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören. Ich halte dies für ein Caput Nili der Psychopathologie. Also er hielt es für eine sehr wichtige Entdeckung innerhalb der Psychopathologie und hat sozusagen das, was heute als Missbrauch bezeichnet wird, als Ursache von Hysterie veröffentlicht. Damit hat er im Prinzip, da er auch in ziemlich anerkannten bürgerlichen Familien, eigentlich damals mit ziemlich vielen Privilegien, einer Schicht, die ziemlich viele soziale Privilegien auch hatte, hat er dort halt unterstellt, dass dort massenweise auch Missbrauch vorkommt, was natürlich dazu geführt hat, dass er eine extreme Gegenbewegung erlebt hat. Also dass er sowohl fachlich wie auch sozial sehr stark angegriffen wurde und auch sozial geächtet wurde. Und er hat dann ein Jahr später das Ganze revidiert und hat gesagt, nee, so ist es doch nicht, sondern es ist so, dass die Betroffenen, die das sagen, also die sagen, ich habe diese Gewalterfahrung in der Kindheit gemacht, das ist eine Sache, die in deren Fantasie vorkommt, weil sie sich nämlich als Kinder wünschen, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil eine sexuelle Interaktion zu haben. Das hat auch dazu geführt, dass innerhalb der psychoanalytischen Wissenschaftsgeschichte es zu einem Paradigmenwechsel kommt, dass immer mehr intrapsychische Prozesse auch als Erklärung für psychisches Leiden angenommen werden und natürlich dazu, dass über viele Jahrzehnte Missbrauchsbetroffene, die zu Psychoanalytikerinnen gehen, um sich Hilfe zu holen, damit konfrontiert werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, sondern ihnen erzählt wird, das ist nur das, was sie sich einbilden. Und es hat bis heute Kontinuitäten. Also wenn man sich so mit False Memory beschäftigt oder auch mit der Debatte um dissoziative Identitätsstörungen, ob es die jetzt gibt oder nicht, gibt es immer wieder solche Argumente, die gesagt wird, das sind keine echten Erinnerungen. Genau. Janet ist bei seiner Theorie geblieben. Also er hat weiterhin gesagt, nee, das sind wirkliche traumatische Ereignisse, die denken sich die Leute nicht aus oder die fantasieren die auch nicht. Und seine Theorien sind in Folge eben in Vergessenheit geraten und er hat ziemlich darunter gelitten, dass es so im Prinzip sein Konzept der Dissoziation überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat im wissenschaftlichen Kontext. Er ist dann erst in den 70er Jahren wiederentdeckt worden und heute gibt es so einige Leute, die sich vermehrt auch mit ihm beschäftigen und halt feststellen, dass er damals schon sehr viele Gedanken hatte, die heute für die Forschung relevant und wichtig sind. Genau. Dann zum Zweiten Weltkrieg. Also schon in der Folge vom Ersten Weltkrieg gab es eine große Entwicklung in der Militärpsychologie. Also es kam zu vermehrter Forschung, damit die Soldaten schneller wieder einsatzbereit sind. Aus der Zeit kommen solche Begriffe wie Schützengrabenneurose, die Kriegszitterer, Shell-Shock-Syndrom, Bombshell-Disease und auch der Rentenneurosenstreit, den es schon früher mal gab, wurde da wieder hervorgerufen, wo eben dann diesen Soldaten gesagt wird, die haben durch diese Gewalterfahrung psychische Probleme. Im Nachhinein gesagt wird, ach, das sagen die doch nur, damit sie Geld bekommen, Entschädigungszahlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es halt vermehrt Untersuchungen der Langzeitfolgen von Überlebenden der KZs und Vernichtungslager. Und auch dort gibt es eine ganz heftige Abwehr. Also die deutschen Gutachterinnen und also Psychiaterinnen, die so in den Gutachterpositionen waren, haben sich eben geweigert, die Symptome als Folge der NS-Lager anzuerkennen und haben da vor allen Dingen zwei Argumentationslinien gefahren. Das eine war zu sagen, ja, okay, Stresserlebnisse können psychische Auswirkungen haben, aber nur in der Zeit, in der sie gerade aktuell passieren. Also danach gibt es keine Langzeitfolgen. Das ist absurd, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das Zweite war, dass sie gesagt haben, die Aufgabe war die Begutachtung der Überlebenden, um zu sagen, wer erhält Entschädigungszahlung und wer nicht. Und da haben sie gesagt, okay, wenn ihr den Nachweis erbringt, dass das nicht anlagebedingt ist, euer Leiden, dann kriegt ihr eine Entschädigung. Das ist etwas, was ein bisschen schwer nachzuweisen ist. Also wie kann ich nachweisen, dass das nicht anlagebedingt ist? Das hat im Prinzip dazu geführt, dass die grausamen Bedingungen innerhalb der Vernichtungslager und KZs, denen wurde attestiert, dass sie psychisch unschädlich sind und dass die, dass es da keine Folgen von gibt. Besonders bitter ist natürlich in dem Kontext, dass diese Gutachterinnen oder die Leute, die in den Psychiaterinnenpositionen saßen, natürlich Leute waren, die auch im NS solche Positionen innehatten. Ne? Also dass es da eine Kontinuität der Täterschaft gibt und dass da diejenigen die Definitionsmacht darüber haben, was ein Trauma ist und was nicht und was ernst zu nehmen ist und was nicht, sich da eben besonders eklatant zeigt. In der Folge haben aber viele Forscherinnen sich damit beschäftigt, also auch selbst Überlebende der NS-Verbrechen, aber auch andere Wissenschaftlerinnen aus anderen Ländern haben den Fokus eben auf diese psychischen Beeinträchtigungen der Betroffenen gelegt und hatten aber relativ wenig wissenschaftlichen Rückhalt. Zum einen, weil es eben auch Migrantinnen waren, ne? Also Leute, die aus NS-Deutschland geflohen sind, die sich damit beschäftigt haben. Zum anderen, weil das eben ja etwas ist, was wo auch niemand so gerne hinguckt und ne, also so diese Sachen, die ich schon gesagt hatte. Es wurden aber, also es gab da viel Forschungsaktivität, es wurden Phänomene wie Überlebensschuld und affektive Anästhesie als Konzepte formuliert und 1980 von dem New Yorker Psychoanalytiker Niederland zusammengefasst zum Survivor Syndrome, der auch ein Geflüchteter aus NS-Deutschland war. Die deutschen Psychiaterinnen haben übrigens ihre Meinung genau dann geändert, als die letzten Entschädigungsansprüche verjährt waren. Das ist ja ein Zufall. Genau, dann noch zum letzten Punkt. Also die heutige Diagnose dort, wie sie da auch steht, sozusagen, also es hat sich dann natürlich nochmal gewandelt über die verschiedenen Versionen, aber geht vor allen Dingen auf Forschung an Veteranen des Vietnamkriegs zurück und den damit verbundenen militärpsychologischen Überlegungen und auch Bündnisbemühungen. Es wurden eben Folgen, also die psychischen Folgen an den Kriegszurückkehrern erforscht und wurde als allererstes das Post-Vietnam-Syndrom postuliert von zwei Militärpsychologen. Und da hat der Chef der Taskforce, ein Mann namens Spitzer, gesagt, nee, wir können das nicht veröffentlichen, wir können das nicht so sagen, weil damit müsste ja müsste der US-Staat oder die Armeeabteilung massive Entschädigungszahlungen leisten. An diesem Punkt ist es aber so, dass es eben nicht eine marginalisierte Schicht ist, die dort sozusagen als Betroffene von psychischen Leiden an die Öffentlichkeit tritt, sondern es sind weiße US-amerikanische Soldaten. So. Und die haben natürlich auch eine andere, also hatten eine andere Möglichkeit zur Lobbyarbeit und hatten ein anderes, also eine andere Basis sozusagen in der Gesellschaft und haben sich in Selbsthilfegruppen und auch in so Antikriegsvereinen, die sich dann gegründet haben, organisiert und haben Druck aufgebaut, politischen. Und dadurch hat dann Spitzer gesagt, okay, wir machen eine Arbeitsgemeinschaft, die sich damit beschäftigt. Und also in dieser Arbeitsgemeinschaft, da sind dann auch ganz verschiedene Forscherinnen zusammengekommen, also auch aus der Stressforschung, aus der so Katastrophen-, Brandkatastrophen-, Unfallforschung sind da Leute dazu gekommen. Und die haben probiert, so eine Symptomliste im Prinzip zu erstellen. Es wurde dann zum Post-Combat-Syndrom, also wo erstmal so Kampfhandlungen allgemein thematisiert wurden und nicht mehr Vietnam nur. Dann zur Catastrophic Stress Disorder, wo eben diese Stressforschungsergebnisse mit eingeflossen sind und dann ohne Katastrophe zur posttraumatischen Belastungsstörung, die eben 1980 aufgenommen wurde in die psychischen Diagnosemanuale, also damals ins DSM-3 erstmals. Genau. Es wurden auch, also es ist im Prinzip eine Diagnose, die sehr zusammengeflickt ist, also wo sich aus verschiedenen Bereichen Sachen genommen wurden und gesagt wurden, okay, das lassen wir jetzt alles hier einfließen. Und auch einige der Symptome der Listen der Psychiaterinnen, die sich eben mit Holocaust-Überlebenden beschäftigt haben. Und da, das sage ich deshalb, weil das Spannende ist, wie sich da, also ich finde, da pointiert sich das nochmal so an einem Punkt, wo man halt sehen kann, wie wichtig es ist, die jeweiligen Hintergründe mitzudenken, weil in den Listen der Leute, die sich mit den Holocaust-Überlebenden beschäftigt haben, gab es den Begriff der Überlebensschuld. Also dass Leute eben sich schuldig gefühlt haben, dass sie überlebt haben und so viele andere nicht. Das wurde dann parallel gesetzt mit den Schuldgefühlen, die Soldaten haben, nachdem sie im Krieg Leute ermordet haben. Also nachdem sie Kriegshandlungen begangen haben. Und das ist halt sowas, wo man denkt, so, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte, Emotion, also so, ne, es ist ein ganz anderer Hintergrund und das wird aber dann zusammengepackt als Schuldgefühle, die dann in der, also heute auch wieder in den Diagnosemanual drinstehen. Und was ich auch wichtig finde, nochmal so aufzuzeigen, ist halt, dass es an der Stelle, wo eine Tätergruppe, also Soldaten, ne, also ich will nicht absprechen, dass Soldaten krass viel Leid erfahren und sicherlich auch psychische Folgen davon tragen können. Aber dass, wo eine Tätergruppe sich darum bemüht, einen Opferstatus zu erhalten, dass an der Stelle die Diagnose tatsächlich in das Manual aufgenommen wird, ist schon, finde ich, ein sehr interessanter Fakt. Genau, und ab 1980 gibt es dann vermehrt Forschung zu Traumata, vermehrt Entwicklung von Therapieprogrammen. Und der Diskurs um psychische Folgen von zwischenmenschlichen Gewalterfahrungen wird eben in die Sphäre der Krankheit verbannt. Und an der Stelle gebe ich mal ab.